Kapitel 4 Meine Familie Aufgabe 1a und 1b Das sind meine Großeltern. Meine Oma heißt Maria und mein Opa Giulio. Und das hier sind meine Eltern. Meine Mutter heißt Claudia und mein Vater Emilio. Hier, das sind meine Geschwister. Mein Bruder Miguel und meine Schwester Ava. Und hier ist mein Mann, Beppo. Wir haben zwei Kinder, eine Tochter, Alina, und einen Sohn, Manuel.